Target lost. Es ist weg. Are you still there? Wo hab ich's hin? Target lost. Vielleicht versteckt. Are you still there? Das macht keinen Sinn. Target lost. Ich spür's nicht mehr. Are you still there? Ich fühl's nicht mehr. Target lost. Ich will's nicht mehr. Are you still there? Das kommt schon wieder her. Wo bist du? Can I hurt you? Echtes Leben. I don't blame you. Wo bist du? Ich geb es zu. Who are you? Ich kann nicht ohne dich. I feel you. Naja. No hard feelings. There you go. Let's go! Echtes Leben ist etwas für Langweiler. Mit 9 fuhr ich auf der PS1 mein erste Dodge Viper. Politik fragt mich nicht und Physik kenn ich nicht. Keusch sein bringt's halt nicht, Deutsch sprech ich nicht. Echtes Leben von Beginn an verplant, es geht so schnell vorbei. Keine Bullet Time für den Weg zum Sarg. Mir ist das viel zu schnell, viel zu laut. Deswegen mach ich einen Shutting down. Doch die Welt braucht mich. Noch kurz ein Update für mich, für dich. Yeah. Es ist weg, wo hab ich's hin? Vielleicht versteckt, doch das macht Sinn. Ich spür's nicht mehr, ich fühl's nicht mehr, ich will's nicht mehr, das kommt schon wieder her. Echtes Leben, echtes Leben. Du hast überall gesucht, aber wohl noch nicht genug. Hast du es weg? Bitte sag wohin. Hast du es hier irgendwo versteckt, hä? Aber das macht keinen Sinn. Oh mein Gott, wo ist mein echtes Leben? Hallo? How dumb you sound. Mucke aus dem Internet, Film mal zu Hause gucken. Mama sagt, mach's weg, Plan B aufmucken. Fritz Preis fragt mich nicht, Kinosaal kenn ich nicht. Gut sein bringt's halt nicht, Facebook-Chat bin ich nicht. Echtes Leben von Beginn an verstrahlt auf ins Atomkraftwerk. Ne Runde Räuber und Gendarm. Ich fackel es ab, mein Lebkuchenhäuschen. Raus auf die Straße. Legal operation. Wo steckst du? Du fehlst mir ein bisschen, oh, ich geb's zu. Oh, yeah. Komm, chill dein Leben. Es ist weg, wo hab ich's hin? Vielleicht versteckt, das macht keinen Sinn. Ich fühl's nicht mehr, ich will's nicht mehr. Das kommt schon wieder her, her, her, her.